Sterben denk. Ich bin auf einer Reise, die mich vom Leben trennt. Ich sehe keine Preise, wie Schlipper, Schuh und Hemd. Ich spüre Nervenströme, oh, so streng wie Axt.